HR2 Kultur. Hörspiel. Willkommen zum zweiten Teil des Hörspiels Parallelleben von Sebastian Lehmann. Paul arbeitet etwas missmutig an seiner germanistischen Dissertation. An der FU Berlin hält er Seminare und schummelt sich mit wenig Aufwand und ohne große Motivation durch den Betrieb. Sein immer sehr hellsichtiger, zynischer Doktorvater und Mentor, Professor Emrald, schickt ihn zu einer Literaturkonferenz nach Leipzig. Eine Schicksalsreise, denn dort trifft Paul auf Lea und eine Liebe, auf die es Paul gar nicht angelegt zu haben scheint, beginnt. Die heimische Patchwork-Familie und die Beziehung zu Lea finden im Wechsel statt. Ein Parallelleben, doch wie lange kann das gut gehen? Lea zumindest verlegt ihren Lebensmittelpunkt nach einer kleinen Unachtsamkeit von Paul nach New York. Und dann ist Professor Emrald auch noch ins Krankenhaus gekommen. Natürlich hatte mir die Zeit im Krankenhaus zugesetzt. Ein Herzinfarkt, wenn auch nur leicht, damit ist nicht zu spaßen. Die Ärzte wurden nicht müde, diese Plattitüde mit ernster Miene immer wieder zu wiederholen. Und darüber hinaus hatte mich an meinem letzten Tag in der Klinik mein Gespenst heimgesucht. Es rief mich ganz profan an. Es war mindestens 5 Jahre her, dass wir miteinander gesprochen hatten. Und auch damals hatten wir nur telefoniert. Geht es dir gut? Fragte er. Ich kann kommen, wenn du willst. Das wäre möglich. Ja, es wird nicht nötig sein, antwortete ich. Okay, wie du willst. Er klang fast wie die Computerstimme des Navigationssystems in meinem Auto. Er kam kurz vor meinem Paris-Aufenthalt auf die Welt und das erste Jahr sah ich ihn nur ein einziges Mal. An der Universität wusste bis heute niemand von meinem Sohn, außer Schenker, der sich um meine Finanzen kümmerte. Na dann tschüss und gute Besserung. Wir verabschiedeten uns und ich legte schnell auf. Mein eigener Sohn war mir fremder geworden als die Doktoranden, die ich einmal im Monat in meiner Sprechstunde sah. Paul, mein Sohn, er heißt wie Färber, deswegen habe ich Färber nie das Du angeboten. Das war ein fröhliches Kind. Natürlich widmete ich ihm viel zu wenig Aufmerksamkeit und Zeit. Immerhin fuhren wir manchmal zusammen in den Urlaub. Doch je älter er wurde, desto mehr entglitt er mir. Er verließ die Schule mit 17. Immerhin hatte er noch den Realschulabschluss geschafft. Und wenn Paul mich besuchte, was immer seltener vorkam, fand ich danach meinen Geldbeutel geplündert auf dem Küchentisch wieder. Seine Mutter rief mich mehr als einmal heulend an, wenn er wieder tagelang nicht zu Hause auftauchte. Er wurde immer mehr zu einem Geist, der einen manchmal heimsuchte, wenn man es am wenigsten erwartete. Er saß dann einfach auf der Treppe vor meiner Haustür, wenn ich nach Hause kam, oder lehnte morgens an meinem Auto. Ich gab ihm immer das Geld, um das er mich bat. Meistens nur kleine Beträge. Ja. Und nun hatte er auch unser letztes Band zerschnitten. Nicht einmal mehr mein Geld brauchte er. Vermutlich bedeutete sein Anruf in der Klinik eine Art Abschied. Nach diesem seltsamen Anruf erreichte mich die erste Mail von Färber aus New York. Färber schrieb von großen Neuigkeiten. Ich hoffte inständig, er würde nicht auch zu einem Gespenst werden. Parallelleben von Sebastian Lehmann. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Zweiter Teil. Die Sonne schien in mein Zimmer, als ich aufwachte. Ich konnte kaum glauben, wie klar und blau der Himmel war, wie weit. Ich hatte ein möbliertes Zimmer in einer WG in Brooklyn gemietet, die sich allerdings als eine Art Hostel herausgestellt hatte. Neben der Küche lag das Badezimmer, recht versifft, aber von den berühmten New Yorker Kakerlaken hatte ich noch kein Exemplar entdeckt. Ich beschloss, die Gegend um die Wohnung zu erkunden. Die kleinen Seitenstraßen lagen still und beschaulich in der Morgensonne. Lea hatte nicht auf meine SMS geantwortet. Genauso wenig wie auf meine Mails, noch aus Berlin, in denen ich ihr von meinem bevorstehenden New York-Flug berichtete. Was machst du? SMS von Johanna. Kann dir bald skypen. Du hast auf einmal bin ich ganz allein hier. Und das ist langweiliger, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich denke an dich. Tschüss. Ich schrieb zurück, dass es sich surreal anfühle, wirklich in New York zu sein und dass wir morgen skypen könnten. Ich musste Lea finden, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie. Immerhin wusste ich, dass sie ihr Stipendium an der New York University in Manhattan absolvierte. Auf dem Washington Square saßen überall Studenten. Auf einmal kam mir das alles vollkommen sinnlos vor. Sollte ich die nächsten Tage damit verbringen, am Washington Square herumzulungern und darauf zu hoffen, Lea zufällig in die Arme zu laufen? Ich fuhr zurück nach Brooklyn. Erschöpft fiel ich aufs Bett. Mein erster Tag in New York. Noch hatte ich nicht alle Hoffnung verloren. Am nächsten Morgen skypte ich mit Johanna und freute mich, ihr vertrautes Gesicht zu sehen. Robert hat vorhin angerufen. Sie wirkte gestresst. Die Aufnahmen für den französischen Bestseller zogen sich hin und mit dem Regisseur hatte sie sich auch überworfen. Warum denken Männer immer, dass sie alles besser können, vor allem wenn es mit Technik zu tun hat? Und du machst schön Urlaub ohne mich, ja? Wie ist die Wohnung so? Okay. Es gibt nur wenig Kakerlaken, die sind dann allerdings absurd groß. Und warst du schon an der Uni? Der ehemalige Mitarbeiter von Emerald, den wolltest du doch treffen, oder? Ach so, ja, Lindemann. Den muss ich mal anschreiben. Der Sprecher ist übrigens ziemlich bekannt. Er hat Hamlet an der Schaubühne gespielt, erinnerst du dich? Den haben wir uns mal angeschaut. Ach so, dieser Große? Ja, er versteht intuitiv, was ich meine. Sowas hatte ich noch nie. Ich muss da mal wieder arbeiten, Schatz. Ich versuchte, mich an Lindemann zu erinnern. Ein hochgewachsener Mann, immer korrekt bis übertrieben vornehm gekleidet. Ich schrieb ihm eine kurze, unpersönliche Mail und rechnete nicht mit einer Antwort. Was machte ich bloß hier? Auf einmal wünschte ich mich zurück nach Berlin, zurück in die vertraute Wohnung, zurück zu Johanna und Robert. Wir können uns nachher in einem Diner in der Nähe der Uni treffen. Dazu eine Adresse. Mehr nicht. Ich kramte meinen Stadtplan hervor. Der Diner befand sich nur eine Straßenkreuzung weiter. Noch eine Stunde, bis ich mit Lea verabredet war. Der Diner sah aus, wie man sich einen amerikanischen Diner vorstellt, mit Sitzecken aus rotem Leder und silbernen Metalltischen, eine lange Theke mit Barhockern davor. Das Erste, was ich dachte, war, sie trägt eine Mütze. Ich habe sie noch nie mit einer Mütze gesehen. Ich traute mich nicht, sie zu umarmen, und sie machte ebenfalls keine Anstalten. Was bedeutet es wohl, wenn ich deine Mails nicht beantworte, wenn ich nicht auf deine Anrufe reagiere? Was meinst du? Und jetzt bist du trotzdem hier. Was sagt denn deine Familie in Berlin dazu? Lass uns nicht darüber reden. Doch, doch, wir reden genau jetzt darüber. Es hat nichts mit dir zu tun. Johanna weiß nichts von uns und Robert ist nicht mein leiblicher Sohn. Das ist nicht dein Ernst, oder? Eine Familie in Berlin. Ich glaube das einfach nicht. Du hast mich angelogen. Du hast mir nichts erzählt und ich habe dir alles erzählt. Man kann sich nie alles erzählen. Ich muss zurück zur Uni, ich habe mein Seminar. Du kannst mich nicht wieder treffen. Ich bin hier, weil ich keine Lust mehr auf mein altes Leben habe. Und obwohl ich immer dachte, dass du nicht dazugehörst, du gehörst dazu. Sie stand auf, kramte eine 10-Dollar-Note aus ihrer Tasche und ließ sie auf den Tisch segeln. Die Selbstverständlichkeit dieser Geste beeindruckte mich. Ich wollte Warte rufen oder sie am Arm packen und sie festhalten, doch das kam mir viel zu theatralisch vor. Ich schaffte es nicht einmal aufzustehen. Sie verließ, ohne sich umzublicken, den Diner, die Schwingtür mit spitzen Fingern aufstoßend. 2 Minuten später erreichte mich eine SMS. Du bist vollkommen wahnsinnig. Das ist eigentlich die größte Überraschung. Nicht, dass du mir hierher gefolgt bist. Komm in einer Stunde zu mir. Lea wohnte mit 2 Amerikanerinnen aus dem Süden in einer kleinen Wohnung in einem heruntergekommenen Haus mit verrosteter Feuertreppe an der Fassade. Wir setzten uns auf ihr Bett, weil es keine anderen freien Sitzgelegenheiten gab. Die Klimaanlage surrte leise und funktionierte besser als bei mir. Lea schien zu frieren, als ich ihr T-Shirt auszog. Später lagen wir nackt auf dem Bett. Draußen war es bereits dunkel geworden und lauschten den gedämpften Stadtgeräuschen. Bist du wirklich hier? Alles ist normal an dir. Du hast dich natürlich nicht verändert. Ich weiß jetzt nur mehr von dir. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, Sie lächelte zum ersten Mal. Dann verfiel sie wieder in ihren typischen Erzählmodus und berichtete von ihrem Austauschprogramm und den letzten Korrekturen an ihrer Dissertation. Vielleicht will ich gar nicht fertig werden. Genauso wie ich. Willst du hierbleiben? Wenn ich darf. Eigentlich lief das alles besser, als ich zu hoffen gewagt hatte. Lindemann meldete sich erstaunlich schnell und schlug ein Treffen gleich am nächsten Tag vor. Seltsamerweise aber nicht an der Columbia University, sondern in einer Bar in Brooklyn. Ich erkannte ihn sofort, obwohl er sich verändert hatte. Wie geht's dem Professor? Nicht so gut. Auch wenn er das selbst nie zugeben würde. Er hatte kürzlich einen leichten Herzinfarkt. Hm. Ja, das wundert mich nicht. Wenn ich an seinen Rumvorrat denke. Diese schrecklichen Zigarillos. Vanille. Ja, manchmal vermisse ich die Nachmittage bei ihm im Büro. Sogar seine endlosen Monologe über irgendwelche Bücher, die ich nicht gelesen hatte. Und was verschlägt dich hierher, Färber? Ich erzählte ihm meine übliche Geschichte. Auszeit, über die Diss nachdenken, neue Impulse. Langsam glaubte ich es selbst. Immer noch nicht fertig, was? Dabei dachte ich bei dir immer, dass du schon deinen Weg gehen wirst. Emerald hielt viel von dir. Naja, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der dir bei deiner Arbeit helfen kann. Tut mir leid, hätte ich dir schreiben sollen, aber manchmal habe ich ganz gern Gesellschaft, wenn ich mich betrinke. Er prostete mir zu und ich nahm einen großen Schluck Bier. Du bist nicht mehr in der Columbia? Doch, doch. Ich unterrichte Deutsch, Grammatik und so. Von irgendwas muss ich hier ja meine Rechnung bezahlen. Du fragst dich sicher, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Ach, und das tue ich auch. Ich habe keine Ahnung. Manchmal verliert man sich eben. Kommt von der Linie ab, auf der man sich eben noch zielstrebig bewegt hat, ohne dass es einen konkreten Auslöser gibt. Irgendwas erwartete ich, als ich hierher kam. Ohne zu wissen, was, aber ich dachte, ich muss nur im richtigen Moment zuschlagen. Aber der Moment kam nicht. Oder er kam und ist unbemerkt vorübergegangen. Er leerte sein halbvolles Glas mit einem Zug und brauchte dem Barkeeper nicht einmal zuzunicken, um einen Sekundenbruchteil später das nächste Bier zu bekommen. Ich verabschiedete mich schnell. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zum Washington Square, schrieb ich Johanna, dass Lindemann inzwischen zu einem anderen Thema forschte und mir bei meiner Dissertation leider nicht weiterhelfen konnte. Lea saß neben dem Springbrunnen auf einer Bank. Sie trug eine große Sonnenbrille mit lila Gläsern, die ich nicht an ihr kannte. Ich habe dir ein Buch gekauft. I'm not Stiller, Max Frisch. Habe ich vorhin zufällig in einer Buchhandlung entdeckt. Passt doch gut zu deiner Diss. Das ist nett. Da gibt's noch mehr Übersetzungen von deutschen Büchern. Strand heißt der Laden auf dem Broadway, falls du mal vorbeischauen möchtest. Ist total berühmt, kennt jeder New Yorker. Kannst du dich eigentlich noch an die leere Wohnung erinnern, wo wir mit Michael waren? Natürlich. Warst du noch mal da? Warum sollte ich? Aber Michael schleppt Alice manchmal mit. Sie hasst es. Sie behauptet, sie hatte eine Stauballergie. Die beiden sind jetzt übrigens zusammen. Ich steckte das Buch in meinen Rucksack und strich Lea über die Haare. Sie ignorierte es. Ich muss dann mal weitermachen. Was machst du noch? Vielleicht fahre ich zum Ground Zero oder schaue mir was anderes an. Bis heute Abend? Hm. Dann schreibst du mir, wo wir uns treffen? Zwischen hohen Regalen voll neuer und gebrauchter Bücher drängten sich unzählige Kunden. Es gab sogar Thomas Bernhard. Emerald hätte sich gefreut. Ich konnte nicht widerstehen und kaufte Old Masters, A Comedy von ihm und Runaway Horse von Martin Walser. Natürlich erinnerten mich die Bücher an meine halbe Dissertation. Doch auf Englisch funktionierte es auf einmal und ich brach das Lesen nicht nach ein paar Sätzen ab. Erst nach ein paar Stunden entdeckte ich die SMS von Johanna. Ich hatte ganz vergessen, dass wir skypen wollten. Inzwischen würde sie wahrscheinlich längst schlafen. Mein Handy vibrierte. Aber nicht Johanna schrieb, sondern Lea. 2 Stunden später stand ich am vereinbarten Treffpunkt und wartete, denn Lea war schon mindestens 20 Minuten zu spät. Schließlich stieg sie aus einer U-Bahn und ging aufreizend langsam auf mich zu. Hast du dir überhaupt jemals Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen soll, wenn wir wieder in Deutschland sind? Man muss sich nicht immer entscheiden. Wir hätten uns gestern nicht treffen sollen. Das war Zufall. Irgendwann wird das alles kaputt gehen. Das weißt du, oder? Ich weiß nichts. Das glaube ich auch. Lea holte 2 Halbliter Dosen Budweiser aus ihrer Tasche. Total verboten in der Öffentlichkeit. Ich bin wirklich froh, hier zu sein. Das hat gar nichts mit New York zu tun, sondern einfach damit, woanders zu sein. Mein Leben in Leipzig fühlte sich von mir losgelöst an. Als hätte es gar nichts mehr mit mir zu tun. Und ich hätte allen Einfluss darauf verloren. Nach der Schule schien auf einmal alles so offen vor mir zu liegen. Möglichkeiten, wohin ich auch sah. Ich musste sie nur ergreifen. Ich wollte natürlich alles anders machen als meine frustrierten Eltern in ihrer beschissenen Villa. Und das hat nicht funktioniert? Man entfernt sich immer weiter von dem, was man eigentlich vorhatte im Leben. Und erkennt plötzlich, dass man nur den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist. Vielleicht wusste man aber auch die ganze Zeit über nicht, was man wollte. Ich bin ja nicht mal unglücklich dabei. Viel schlimmer. Die Frage nach Glück oder Unglück stellt sich im Alltag gar nicht. Es geht um ganz andere Dinge. Abgabetermine, Geldprobleme, den neuen Computer, was weiß ich, Stress in der Beziehung. Ich sah zur Freiheitsstatue, die unwirklicher wirkte als ganz Manhattan zusammen. Wusstest du eigentlich, dass Kafka in seinem ersten Roman Amerika die Freiheitsstatue beschreibt? Nein. Kafka beschreibt sie gleich im ersten Satz, aber ihm unterläuft ein kleiner Fehler. Er hat ja selbst nie Amerika besucht. Kafka kannte die Statue höchstens aus Bildern. Und bei ihm hält sie keine Fackel in der ausgestreckten Hand, sondern ein Schwert. Woher weißt du, dass es ein Fehler ist? Ja. Wahrscheinlich ist es Absicht. Ein drohendes Schwert, das schon ganz am Anfang andeutet, dass Karl Rossmann in diesem Land schwere Schläge erwarten und seine Seele seziert werden wird. Und am Ende verschwindet er einfach irgendwo in Oklahoma in den Weiten Amerikas. Meine Zeit in New York gehorchte bald wieder einem halbwegs geregelten Ablauf. Tagsüber erkundete ich die Stadt, abends traf ich meist Lea. Wir gingen zusammen essen oder lagen einfach in ihrer Wohnung auf dem Bett. Mit Johanna skypte ich hin und wieder. Sie hatte immer noch viel zu tun. Robert und sein Vater meldeten sich auch noch ein paar Mal übers Handy. Ich beschloss, in die New York Public Library zu gehen. Und ohne es geplant zu haben, schrieb ich zum ersten Mal seit bestimmt 2 Jahren wieder an meiner Dissertation. Am nächsten Tag saß ich in meinem Dachzimmer, nur mit einer Shorts bekleidet, und skypte mit Johanna. Gestern habe ich mal wieder an unseren desaströsen Urlaub auf Island gedacht. Wie lange ist das jetzt her? Warum denn desaströs? Und dann eben nicht desaströs. Das Wetter war jedenfalls schlecht. Ein bisschen kühleres Wetter fände ich im Moment gar nicht so schlecht. Die Hitze hier ist kaum auszuhalten. Dann würdest du dir auch mal wieder was anziehen. Aber ich meine gar nicht die Erinnerungen an Island im Einzelnen. Die Seehunde auf den Steinen, die schlechte Schotterstraße und das Geräusch, als uns ein Stein die Windschutzscheibe demolierte. Hey, du warst gegen die Zusatzversicherung gegen Steinschlag. Ja, das wollte ich ja gar nicht damit sagen. Aber manchmal denke ich, dass wir Erinnerungen aufnehmen wie früher Musik auf eine Kassette. Und nach ein paar Monaten passiert das Gleiche wie bei den alten Kassetten. Sie leiern aus, beginnen zu rauschen und undeutlicher zu werden. Trotzdem sind diese Erinnerungen immer da Und man muss aufpassen, sie nicht für die Wahrheit zu halten. Was weiß ich. Über sowas denkst du nach? Wenn du allein bist? Zum Beispiel? Aber warum sind sie nicht wahr, diese Erinnerungen? Schließlich ist das, woran wir uns erinnern, wirklich passiert. Selbst wenn wir uns nicht mehr richtig erinnern. Ich meine nur, dass man aufpassen muss, nicht die Gegenwart permanent mit der Vergangenheit abzugleichen. Mein Leben jetzt mit diesem Urlaub auf Island beispielsweise. Wir sollten langsam aufhören. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten. Nach einer Woche relativ konzentrierten Arbeitens in der Public Library erreichte mich eine Mail von Emerald. Ich hatte noch nie eine Mail von ihm bekommen. Er informierte mich, dass er wieder vollständig genesen sei. Die Quacksalber hätten ihn endlich in die Freiheit entlassen und für das kommende Wintersemester plane er eine triumphale Rückkehr mit einem bahnbrechenden Seminar zur Klinik in der Literatur. Mein Seminar sei dank seines aufopferungsvollen Einsatzes bei der Institutsleitung auch wieder genehmigt. Zurück in meinem Zimmer rief ich sofort Johanna an. Es ist gerade alles so komisch hier allein in der Wohnung. Du bist weg. Robert und sein Vater melden sich kaum. Ich komme mir schon vor wie diese typische fürsorgliche Mutter, die nervös wird, wenn sie einen Tag nichts von ihrem Kind hört. Ich dachte, du bist froh, mal deine Ruhe zu haben. Das dachte ich auch. Vielleicht kann ich doch schlechter allein sein, als ich gehofft hatte. Ich mache kaum noch etwas anderes als arbeiten. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, ist niemand da. Naja, ich will nicht jammern. Ich habe übrigens ein Ferienhaus gefunden in der Uckermark. Das ist recht günstig und auch noch frei in den letzten beiden Ferienwochen. Ich schicke dir nachher mal die Bilder, dann können wir es gleich reservieren, falls es dir gefällt. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, ein Haus in Brandenburg. Wir zu dritt. Ich auch nicht. Aber ich brauche sehr dringend Urlaub. Sonst töte ich noch einen der Regisseure. Wir hatten miteinander geschlafen, nachdem wir vom Abendessen zurückgekommen waren. Wir hatten es nicht einmal mehr geschafft, die Klimaanlage anzustellen und das Fenster zu schließen. Jetzt lauschten wir dem unablässigen Rauschen der Stadt. Heute ist dein letzter Tag in New York. Willst du über Nacht hier bleiben? Wir küssten uns. So, wie wir uns früher in Leipzig geküsst hatten. Leas Flug ging in 2 Wochen. Sie würde nach Frankfurt fliegen und dort noch ein paar Tage bei ihrer Familie verbringen und erst dann wieder zurück nach Leipzig gehen. In ein paar Wochen teilte sich unsere Welt wieder wie gehabt in Berlin und Leipzig auf. Wieder ein Ende, das kein Ende ist. Du immer mit deinen Paradoxien. Ich. Manchmal denke ich, zum Glück bist du gekommen. Eigentlich meistens. Trotzdem war es ein Fehler, dich die ganze Zeit zu sehen. Ich hätte allein sein sollen, auch wenn es schwieriger für mich gewesen wäre. Aber egal, ich habe ja noch ein bisschen Zeit hier. Allerdings muss ich auch endlich mal fertig werden mit der blöden Arbeit. Ich weiß, dass man manche Dinge machen muss, auch wenn es anders besser wäre. Und das ist dann trotzdem nicht schlecht. Ja, da hast du recht. Es ist nicht immer schlimm, Dinge zu tun, von denen man weiß, dass man sie nicht tun sollte. Das Büro sah genauso aus, wie ich es zurückgelassen hatte. Ich setzte mich auf meinen Sessel und sah hinaus auf den kleinen Innenhof. Es klopfte an der Tür. Schenker blieb im Rahmen stehen. Ah, Herr Farber, Sie sind wieder da. Professor Emerald schickt mich. Ich komme gleich rüber. Herr Farber, ich muss mit Ihnen sprechen. Professor Emerald, achten Sie bitte etwas auf ihn. Er wird Ihnen versichern, es gehe Ihnen bestens. Seine Frau hat mich jedoch über seinen Gesundheitszustand informiert. Und er muss sich dringend schonen. Er hat sich über den Rat seiner Ärzte hinweggesetzt, die ihn krankschreiben wollten. Sie kennen ihn ja. Ich passe auf ihn auf. Soweit es möglich ist. Dankeschön. Ich sah mich noch einmal in meinem Büro um. Wieder zu Hause, dachte ich. Und machte mich dann auf zu Emerald. Färber, endlich sind Sie wieder da. Wurde aber auch langsam Zeit. Setzen Sie sich. Er schien sich tatsächlich zu freuen, mich zu sehen. Er erhob sich schwerfällig aus seinem Schreibtischstuhl und öffnete den kleinen Schrank, in dem er den Rum aufbewahrte, während ich mich an meinem angestammten Platz auf der anderen Seite seines Schreibtisches niederließ. Emerald, ich bin sicher, Ihre Ärzte haben Alkohol verboten. Mein Widerstand blieb schwach. Erzählen Sie wenigstens die wichtigsten Entwicklungen. Auch hier blieb mein Widerstand schwach. Wahrscheinlich musste ich einfach mit jemandem darüber reden. Ich berichtete von Lea und den Besuchen in Leipzig, von New York und unserem Abschied. Ja, Färber, für Sie ist das bestimmt wahnsinnig aufregend und ja, auch belastend oder wie man das nennen soll. Aber hören Sie auf, immer alles mit Bedeutung aufzuladen. Das ist ungesund. Übrigens, mir hat das neue Kapitel Ihrer berüchtigten Dissertation gut gefallen. Manchmal hilft ja solch eine autobiografische Motivation, wenn man bei einem Text nicht vorankommt. Ne? Wissen Sie, wenn sich Fiktion und Realität überschneiden, gewinnt beides an Klarheit, wenn man Glück hat. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Ehrlicherweise, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich Ihr New York-Aufenthalt auch in diese Richtung auszahlt. Und geht's immer noch so rasant voran? Was denken Sie? Natürlich habe ich so gut wie nichts mehr geschrieben, seit ich zurück bin. Was machen wir nur mit Ihnen? Ich schlenderte zurück zu meinem Büro und versuchte, Lea zu erreichen. Wir hatten seit New York nicht mehr miteinander gesprochen. Mir dämmerte allmählich, dass es wirklich ein Abschied gewesen war. Diese letzte Nacht in der brütenden Hitze ihrer Wohnung. Ich wollte gerade wieder auflegen. Da ging sie plötzlich ran. Bist du wieder in Leipzig? Ja, endlich. Es war wie immer furchtbar mit meinen Eltern. Mein Vater redete nur über meine bevorstehende glorreiche Karriere als Professorin an irgendeiner renommierten Universität. Er hat absolut keine Ahnung, wie es im Moment in der Wissenschaft aussieht. Er denkt, es ist alles noch so schön übersichtlich und einfach wie in den 70ern. Studium, Doktor, Professor, viel Geld und großes Haus. Meine Mutter trinkt ihren Prosecco noch früher am Tag und verhätschelt den beschissenen Hund noch ekelhafter. Wie geht es deiner Freundin? Ich ging nicht darauf ein und fragte stattdessen, was Alice so mache. Was macht Alice denn so? Die ist immer noch mit Michael zusammen. Die beiden hassen sich wirklich, das ist ziemlich lustig. Alice versucht die ganze Zeit mehr über unsere New York-Zeit herauszukriegen. Ich erzähle ihr nichts, sie weiß trotzdem alles. Um mich zu ärgern, liest sie alle Bücher deiner Schwester und lässt sie in der Küche auf dem Tisch liegen, sodass ich morgens zuerst deinen Namen Färber lesen muss. Kann ich nach Leipzig kommen nächstes Wochenende? Ich glaube nicht. Ich habe überlegt, wieder zurück nach New York zu gehen. Meine Diss ist ja jetzt fertig. Ich gebe sie morgen ab. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wovon willst du denn da überhaupt leben? An den Unis suchen sie immer Deutschlehrer. Du meinst das ernst, oder? Was interessiert es dich? Pass auf dich auf, Paul. Johanna saß am Wohnzimmertisch, fuhr sich den Laptop, in einem Ohr steckte ein kleiner Kopfhörer. Wir gaben uns einen routinierten Willkommenskuss. Wie geht's, Emerald? Gut, denke ich. Nur mit dem Trinken und Rauchen hat er nicht aufgehört. Hast du damit wirklich gerechnet? Robert kam im Schlafanzug ins Wohnzimmer gerannt. Er hielt mir eine Zeichnung unter die Nase. Ich hatte ihm meine Aussicht beschrieben und ihm Bilder von der Skyline im Internet gezeigt. Seitdem war er besessen von Hochhäusern und malte nichts anderes mehr. Schau mal, sah es bei dir in Amerika so aus? Ja, genau so. Ich will auch mal nach Amerika. Paul, geht das? Klar. Paul darf nicht immer allein in Urlaub fahren. Das nächste Mal kommen wir mit. Egal wohin. Freust du dich nicht auf unser Haus am See nächste Woche? Kann ich meine Playmobil-Eisenbahn mitnehmen? Klar, nehmen wir die mit. Ja! Wie wär's mal mit Zähneputzen, mein Lieber? Ich holte mein Handy aus der Tasche, nachdem die beiden ins Badezimmer gegangen waren. Keine SMS von Lea. Johanna kam bald zurück und setzte sich wieder an ihren Laptop. Alltag. Ein ganz normaler Abend. Die Zeit in New York schien unendlich weit weg. Wir saßen uns wie üblich in Emeralds geliebtem Büro gegenüber und die Nachmittagssonne schien durch das weit geöffnete Fenster. Emerald sah müde aus als gestern. Ja, ich weiß, was Sie denken, Färber, alle reden auf mich ein, sogar Schenker. Seit ich aus der Klinik raus bin, werde ich ständig mit guten Ratschlägen malträtiert. Vorher schien mein Gesundheitszustand keinen zu interessieren. Jetzt definieren mich alle nur noch über meine vermeintliche Krankheit. Emerald, ich will wirklich keine Moralpredigt auf Sie loslassen. Aber vielleicht haben die Ärzte ja nicht ganz unrecht. Ja, die wollen mich in den Ruhestand versetzen. Dieses Wort schon. Ist doch kein Leben, dieser sogenannte ruhende Zustand. Darf man noch denken im Ruhestand? Oder wird dann auch das Gehirn langsam runtergefahren? So eine Art Vortod. Naja, was nützt es? Ich bin krank, wie es heißt. Obwohl ich mich auch vor meiner vermeintlichen Krankheit nicht zu den Gesunden gezählt habe. Das dürfen Sie nie vergessen, Färber. Die Gesunden sind die eigentlich Kranken. Ihre Geschichte zeigt, dass auch Sie krank sind, sich nicht abfinden wollen mit Ihrem Leben oder dem, was Sie sich selbst als Ihr Leben verkaufen. Emerald war in Fahrt gekommen. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück. Ihn jetzt noch in seinem Monolog zu unterbrechen, war ohnehin aussichtslos. Und trotzdem müssen Sie sich entscheiden, mein Lieber. Daran führt kein Weg vorbei, glauben Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Die Gespenster, die Sie einmal heraufbeschworen haben, die werden Sie nie wieder los. Ich hätte mich auch irgendwann entscheiden müssen, wahrscheinlich. Damals nach der Paris-Geschichte oder schon davor. Emerald, vielleicht sollten Sie sich kurz ausruhen. Ach was denn? Hören Sie bloß auf damit. Ihre Leiden, so wie auch meine, jedenfalls die vor meiner vermeintlichen Krankheit, sind zutiefst durchschnittlich. Das vergessen wir jedoch immer. Wirkliche Leiden haben immer mit dem Tod zu tun. Das ist mir jetzt klarer als zuvor. Ich habe mich ja schließlich, ob ich wollte oder nicht, in meinem scheußlichen Krankenzimmer die ganze Zeit mit ihm beschäftigen müssen. Erst durch den Tod gibt es überhaupt das Leben. Und die Angst, sterben zu müssen, hält uns das permanent vor Augen. Durch diese Angst sind wir letztlich frei für das Leben. Danach, ja, da kommt dann die Liebe. Meinetwegen die bedeutendste aller Befindlichkeiten. Also immer noch eine Befindlichkeit. Aber das ist Theorie. Aber denken Sie an die Romane, über die Sie Ihre Dissertation schreiben. Färber! Vor mir ein grauer, erstaunlich dünner Laptop. Ein weißes Blatt Papier daneben, ein hellblauer Kuli, ein Stapel Bücher, mein stumm geschaltetes Handy. Ich hatte die Unibibliothek der FU in den letzten Jahren so selten betreten, dass sich bei mir eine ähnliche Stimmung einstellte wie in New York. Ein Gefühl, neu anzufangen. Mein Handy zeigte einen verpassten Anruf von Irene an. Sie hatte sich heute Morgen mit einigen wichtigen Entscheidungsträgern an der Universität Hamburg getroffen, um über eine Professur zu sprechen, die frei wurde und für die sie sich bewerben wollte. Und, hat's geklappt? Es war schrecklich, aber auch gut. Im Prinzip ging's zu wie in einem Vorstellungsgespräch. Kennst du ja. Oder auch nicht. Jedenfalls musst du dich die ganze Zeit verstellen. Natürlich nicht so sehr, dass du nicht mehr authentisch wirkst. Ein Verstellungsgespräch? So in der Art. Deine Gegenüber wollen überrascht werden, aber nur im Rahmen dessen, was sie erwarten. Das hätte Emerald nicht besser sagen können. Na, du trägst eine Maske, die sie ungewöhnlich finden. Gleichzeitig darfst du sie nicht erschrecken. Und? Hast du sie erschreckt? Ich glaube nicht. Die kennen mich ja. Mal sehen, ob ich mich auf meine Fürsprecher an der Fakultät verlassen kann. Du klingst nicht so, als würdest du dich freuen. Doch. Doch. Immer noch nicht. Paul, du kennst mich. Im Prinzip bedeutet es vor allem noch viel mehr Arbeit. Du magst doch Arbeit. Ja, aber ich glaube ohnehin erst daran, wenn ich meinen Namen auf irgendeinem offiziellen Wisch lese mit einem Prof davor. Und bis dahin kann das noch dauern. Aber ist ja egal. Hast du dich denn schon wieder eingewöhnt? Im schnöden Deutschland? Es geht. Immerhin schreibe ich weiter an der DIS. Ich stehe tatsächlich gerade vor der Bibliothek. Halte ich dich von der Arbeit ab? Irgendwie schon. Hätte nicht gedacht, dass es mal so weit kommen würde. Du wirst diese Arbeit bald fertig bekommen, Paul. Echt? Da bin ich sicher. Zum Mittagessen war ich mit einer Kollegin verabredet, wollte aber vorher noch kurz in meinem Büro vorbeischauen. Ein kleiner Zettel, unter der Bürotür durchgeschoben. Emerald wieder im Krankenhaus, zweiter Herzinfarkt, Gruß Schenker. Was ist los? Alles in Ordnung. Emerald liegt im Krankenhaus, ist allerdings nicht bei Bewusstsein. Das heißt, er lebt? Ja. Es geht ihm wohl nicht gut. Ich habe vorhin kurz mit seiner Frau telefoniert. Es ist heute Nacht passiert. Man weiß nichts Genaueres. Was machen wir denn jetzt? Abwarten. Am Abend rief mich eine unbekannte Nummer an. Es war Emeralds Frau. Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Ich habe ihre Nummer von Schenker. Sein Zustand ist stabil. Leider ist er weiterhin nicht ansprechbar. Es ist schlimmer als beim letzten Mal. Kann ich ihn denn besuchen? Im Moment raten die Ärzte davon ab. Tut mir leid. Er würde sie ohnehin nicht erkennen, Paul. Ich halte sie auf dem Laufenden und ich melde mich bei Ihnen oder Schenker, wenn sich etwas ändert. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Ja, er hält viel von Ihnen. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Ich legte auf und bemerkte, wie mich Johanna ansah. Wie geht's ihm? Er sieht schlecht aus. Schlechter als letztes Mal. Sollen wir lieber in Berlin bleiben? Nein. Ich kann sowieso nicht zu ihm. Am nächsten Tag ging ich nicht in die Uni. Emeralds verschlossene Bürotür zu sehen oder den Hof, in dem er immer seine schrecklichen Zigarillos geraucht hatte, wollte ich mir nicht antun. Ich gammelte zu Hause rum, surfte sinnlos im Internet. Am Nachmittag holte ich Robert von der Kita ab. Den Tag darauf fand ich Schenker in seinem Büro. Haben Sie mit seiner Frau gesprochen? Ja, habe ich. Er ist immer noch nicht bei Bewusstsein und die Ärzte raten weiterhin von Besuchen ab. Sie hat mich gebeten, Ihnen das auszurichten. Ich hielt es eine halbe Stunde in meinem Büro aus. An Arbeit war gar nicht zu denken und machte mich dann auf den Weg nach Hause. Auf der Rückfahrt dachte ich an Leipzig. Bilder blitzten auf. Leas und Alice Küche, der kleine Imbiss, der Bahnhof, Leas Gesicht, wenn sie mich auf dem Bahnsteig entdeckte, die leere Wohnung in dem verlassenen Haus. Würde ich Lea noch einmal wiedersehen? Zu Hause herrschte rege Betriebsamkeit. Johanna und Robert packten aufgeregt alles für Brandenburg zusammen. Im Flur stand schon der erste Koffer. Wieder die unbekannte Nummer. Emeralds Frau. Johanna saß neben mir und sah mit zugekniffenen Augen schweigend auf die leuchtenden Felder. Sie wirkte gleichzeitig entspannter und wacher als in letzter Zeit. Wir kamen an einem dunkelblauen See vorbei, eingerahmt von hohem Schilf, und erreichten ein winziges Dorf, dessen Name mir nichts sagte. Es schien nur aus der breiten Hauptstraße zu bestehen. Niedrige Häuser, meistens einstöckig, teils schon verfallen, ein Hofladen, eine kleine Kirche. Ich genoss das Autofahren, die Ruhe, die Weite hier draußen. Wir passierten den nächsten Ort, etwas größer dieses Mal, mit einem Supermarkt an der Dorfeinfahrt und einer pittoresken Kirche samt riesigem Kastanienbaum auf dem Vorplatz. Oh, von unseren Vermietern. Wir können Sie leider nicht im Haus treffen. Schlüssel liegt unter dem Blumentopf neben der Eingangstür. Durst. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Vielen Dank auch. Ich bin eigentlich ganz froh, die Eigentümer nicht kennenzulernen. Dann kann ich mir besser vorstellen, das wäre unser eigenes Wann Haus. Wann sind wir da? Wann sind wir da? Ja, Schatz, wir sind wirklich bald da. Robert lächelte und sah wie wir einfach aus dem Fenster. Auf die Felder, die Bäume, den weiten, hellblauen Himmel. Man hätte denken können, alles sei in Ordnung. Der dritte Abend in unserem Haus in Brandenburg. Ich verbrachte ihn wie die letzten Abende vor dem Fernseher. Unsere Laptops hatten wir absichtlich in Berlin gelassen. Ich starrte auf das schwarze Fenster mir gegenüber, in dem sich das Wohnzimmer spiegelte. Kurz war ich versucht, Leas Nummer zu wählen, obwohl es nichts brachte. Ihre Nummer funktionierte nicht mehr. Kurz entschlossen zog ich meine Schuhe an und ging nach draußen. Es war ziemlich kühl. Und ich spazierte langsam über die feuchte Wiese zum See, der schwarz zwischen hohem Schilf hinterm Haus lag. Zum Schwimmen war es leider zu kalt. Mit dem alten Ruderboot hatten Robert und ich aber schon ein paar Mal den See befahren und Piraten gespielt. falls der Bewohner des Hauses gegenüber nicht gerade angelte. Denn dann bat er unfreundlich um Ruhe und ignorierte Robert, wenn dieser ihm gut gelaunt zuwinkte. Johanna fand es ein wenig unheimlich, dass dieser mürrische Mann in Gummistiefeln unser einziger Nachbar war. Ich blickte hoch zum Nachthimmel. Mir kam der Ausblick aus meinem Zimmer in Brooklyn in den Sinn, aber ich verscheuchte den Gedanken schnell wieder. Wir frühstückten draußen in der Sonne am vergilbten Plastiktisch, der zu den vergilbten Plastikstühlen gehörte, obwohl es eigentlich viel zu kühl war. Gehen wir heute baden? Es ist viel zu kalt. Genau wie gestern, du würdest dich erkälten. Und wir auch. Aber wir können wieder Pirat spielen. Hurra! Am Mittag fuhr ich mit dem Rennrad, das ich im Schuppen gefunden hatte, ins Dorf. Auf dem Rückweg nahm ich nicht die Strecke über die Bundesstraße, sondern fuhr eine kleine, kurvige Straße entlang, die durch ein Waldstück führte. Statt 20 Minuten brauchte ich fast eine Stunde, bis ich endlich an unserem Haus ankam. Ich sah Robert und Johanna nirgendwo. Auf dem Couchtisch lag mein Handy, das ich bewusst in den letzten Tagen kaum beachtet hatte, um den Wunsch zu verdrängen, Leas Nummer zu wählen. In der Zwischenzeit war eine SMS gekommen. Gestern Nachmittag sogar schon. Von einer unbekannten Nummer. Einer amerikanischen. Manchmal kommt alles zurück. Leipzig, New York. Wie du dir denken kannst, bin ich wieder rübergeflogen. Dieses Mal wirst du mir nicht folgen. Lea. Ich lag bestimmt eine halbe Stunde bewegungslos auf der Couch. Sollte ich zurückschreiben? Hatte Johanna die SMS gesehen? Das Handy hatte immerhin fast einen Tag lang hier auf dem Tisch gelegen. Ich fand sie und Robert am See. Johanna saß auf der Wiese am Ufer und Robert wartete durch das Schilf. Unser Nachbar angelt wieder. Hat er rumgebrüllt? Bis jetzt nicht. Wenn ihr rudern geht, legt er bestimmt los. Ich muss mich erst ein wenig ausruhen. Ich habe ewig gebraucht vom Supermarkt zurück. Wir haben wirklich Glück mit dem Wetter. Johanna blickte mir direkt in die Augen und ich erschrak. Sie sah bitter aus, bitterer, als sie je ausgesehen hatte. Sie musste die SMS gelesen haben. Natürlich nur aus Versehen. Vielleicht wollte sie auf die Uhr schauen oder Robert hatte mit dem Handy herumgespielt und sie hatte es ihm aus der Hand genommen. Diese dummen Zufälle. Wie das Foto von Robert und Johanna, das Lea in meinem Geldbeutel gefunden hatte. Schreibst du immer noch an der Diss? Ich habe das Max-Frisch-Buch im Wohnzimmer gesehen. Im Moment nicht. Wie geht es denn jetzt an der Uni weiter? Findest du es nicht etwas früh, wenn ich mir jetzt schon darüber Gedanken mache? Paul, es geht nicht immer nur um dich. Du denkst, Entscheidungen treffen dich wie ein Unglück oder meinetwegen auch wie eine glückliche Fügung, aber das bist du. Du kannst etwas machen, nicht nur reagieren. Am nächsten Tag kehrte die Hitze zurück. Die Sonne brannte schon morgens, als wäre es noch Hochsommer. Nach dem Frühstück gingen Robert und ich sofort zum See. Wir warteten langsam ins Wasser, balancierten über glitschige Steine und kantiges Treibholz, Robert an meiner Hand. Zu kalt, was? Es geht schon. Kommst du auch? Vielleicht später. Als Robert erst einmal genug vom Baden hatte, schwamm ich noch etwas weiter raus. Mir ging Leas SMS nicht mehr aus dem Kopf. Dan, der eigentlich Daniel hieß, stammte von der Upper West Side. Seine Eltern waren beide Ärzte. Dan war nie ein fröhliches Kind gewesen. Jedoch auf eine fast schon groteske Art und Weise höflich. Fitch, Dans Hund, pisste neben mir eine große Lache an einen kümmerlichen Strauch. Dan entschuldigte sich bei mir und bot als Wiedergutmachung an, mich zum Lunch einzuladen. 3 Wochen später lernte ich seine Eltern kennen. Nach 4 Wochen hatte ich das Gefühl, alles über Dan zu wissen. Nach 8 Wochen schlug er vor, ich solle zu ihm in die Wohnung ins Village kommen. Am Tag meines Einzugs hörte ich mit dem Rauchen auf obwohl mich Dan darum nicht gebeten hatte. Eine Woche später skypte ich mal wieder mit Alice. Alice erzählte mir, sie habe gerade das neue Buch von Irene Färber gelesen. Es sei wieder grandios. Aber die Widmung fehle. In ihren letzten Büchern stand vorne bei den Danksagungen immer für Paul oder für meinen Bruder. Aber dieses Mal nichts, gar nichts. Ich dachte, das würde dich interessieren, meinte sie. Alice, du kennst mich doch eigentlich ziemlich gut, antwortete ich. Diese Paul-Geschichte hatte nicht viel zu bedeuten. Das war mir vielleicht damals nicht vollkommen klar, aber inzwischen denke ich kaum noch daran. Ich mochte einfach diese paar Wochen Ausnahmezustand. Es hätte auch jemand ganz anderes sein können. Eine Art Kurzzeitflucht, mehr nicht. Am Abend zog der Himmel zu und dunkle Wolken türmten sich am Horizont auf wie monströse Hochhäuser. Die schwüle Hitze steigerte sich ins Unerträgliche und jede Bewegung wurde zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Unser Nachbar zeigte sich mit hochrotem Kopf und ohne Hemd und Gummistiefeln auf seiner Veranda. Wir hingen schlaff in den Stühlen auf der Wiese vor dem Haus und warteten auf das Gewitter. Regnet es bald? Bestimmt. Hoffentlich. Doch bevor es dunkel wurde, klarte der Himmel wieder auf. Die Hitze blieb. Ich baute den Grill auf, den ich im Schuppen gefunden hatte. Du willst doch jetzt nicht wirklich grillen. Es ist viel zu heiß und wir haben noch Nudeln von gestern. Ja, wer weiß, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. In Berlin können wir nie einfach so grillen. Wie schon beim ersten Versuch vor ein paar Tagen brauchte ich wieder viel zu lang, bis ich eine richtige Glut zustande brachte. Als schließlich irgendwann doch die Flammen viel zu hoch aus dem kleinen Grill schlugen, hatte sich Johanna längst ins Haus zurückgezogen. Ich schaute auf den See und beschloss, Leas Nummer zu wählen. Es knackte und rauschte, doch es passierte nichts. Als die Mücken kamen, ging ich ins Haus. Johanna saß auf der Couch. Ist Robert schon im Bett? Ja. Ich setzte mich neben sie aufs Sofa und sah zum schwarzen Fenster. Lea hieß sie. Ich habe die SMS übrigens nur zufällig gelesen. Nicht, dass du denkst, ich würde spionieren. Außerdem wusste ich ja, dass du die ganze Zeit über nicht wegen dieser ominösen Kooperation eurer Unis nach Leipzig gefahren bist. Was für eine bescheuerte Geschichte. Bei deinem zweiten Leipzig-Besuch hatte Emerald bei uns zu Hause angerufen und nach dir gefragt, weil er dich nicht auf dem Handy erreichen konnte. Er wusste nicht, wo du warst. Das wunderte mich natürlich. Schließlich hattest du mir erzählt, er hätte diese Kooperation eingefädelt. Ich erfand eine Ausrede und versuchte ebenfalls bei dir anzurufen. Und wie du weißt, bist du auch bei mir nicht rangegangen. Ich fühlte, wie mir leicht schwindelig wurde. Sie schien nicht weiterreden zu wollen. Und ich versuchte mir vorzustellen, alles sei in Ordnung und gleich würden wir zusammen nach oben ins Bett gehen. Sagst du auch was? Warum hast du mich nie gefragt, was ich in Leipzig gemacht habe? Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich, weil ich mir dann einreden konnte, es sei nicht das, was ich vermutete. Ich fühlte, wie meine Hände taub wurden. Und dann die New York-Sache? Das verstand ich zuerst nicht, das passte nicht. Schließlich deutete ich es als gutes Zeichen. Vor allem, weil es danach nicht mehr mit Leipzig weiterging. Ein Irrtum, wie ich jetzt lesen musste. Sie war mit dir zusammen in New York. Wir waren nicht zusammen in New York. Wir haben uns dann nur getroffen. Zufällig? Und denkst nicht ernsthaft, dass ich dir das glaube, oder? Johanna nahm ein Glas vom Tisch, starrte es an und ließ es dann auf den Boden fallen. Das macht man doch so. Das macht man doch so, Sachen runterwerfen, wenn man wütend ist. Ihr Blick tat weh, ihre glasigen Augen. Sie versuchte nicht zu weinen. Mir wäre lieber gewesen, sie wäre wirklich nur wütend. Warum hast du das gemacht? Warum hast du alles kaputt gemacht? Sie begann, die Glassplitter vom Boden aufzusammeln. Sagst du vielleicht auch irgendwann noch mal was? Egal was, wer sie ist, wo oder wie ihr euch kennengelernt habt, irgendwas. war sie auch in Berlin. Ich weiß nicht, ob ich das alles wirklich wissen will, aber du kannst ja wenigstens mal anfangen, irgendwas zu erzählen. Das bringt doch nichts. Natürlich bringt das nichts. Denkst du, das weiß ich nicht, aber was sollen wir denn sonst machen? Einfach weitermachen? Alles vergessen? Was ist denn mit Robert? Hast du auch mal an ihn gedacht? Ich sollte mit ihm zurück nach Berlin fahren. Ich dachte an Emrald. Die Nachmittage in seinem Büro. Das nächste Semester. Bist du überhaupt noch da, Paul? Du kommst mir vor wie ein Gespenst. Es war ein anderes Leben. Ich habe zwei parallele Leben geführt, die sich nicht überschnitten. Ich habe nichts entschieden, nichts geplant. Das ist das Dümmste, das ich jemals gehört habe. Seit gestern bin ich in einer Schockstarre, weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, weiß im Grunde gar nichts mehr und dann redest du was von parallelen Leben. Erzähl endlich! Das kann ich nicht! Es hat nichts mit dem hier zu tun. Wenn du nicht sagst, was passiert ist, dann gehe ich. Sofort. Mit Robert. Sie stand auf und wischte sich eine Träne von der Wange. Ich gehe wirklich. Ich kann nicht. Sie ging nach oben. Ich legte mich aufs Sofa und starrte zur Decke. Von oben hörte ich leise Johannas Stimme aus Roberts Zimmer. Schließlich ging sie in unser Schlafzimmer, um ihre Sachen zu packen. Ich verstand das alles und verstand es auch nicht. Vielleicht glaubte ich an das, was ich gerade gesagt hatte. Parallele Leben, wie parallele Geraden, die sich erst im Unendlichen schneiden. Mein Mathelehrer hatte es uns damals in der Schule erklärt. Ich hörte, wie die beiden die Treppe nach unten stiegen, schließlich leise die Haustüre öffneten und wieder schlossen. Es verging bestimmt eine halbe Stunde, in der ich einfach weiter so dalag. Dann kam die Wut. Johanna! Natürlich kam ich zu spät. Johanna! Sie waren bereits im Dunkeln verschwunden. Ich rief Johanna! Ihren Namen. Johanna! Johanna! Macht man doch so, hä? Ich trat gegen den Grill. Das macht man doch so. Macht man doch so. Das macht man doch so! Ich kramte das beschissene Handy aus meiner Hosentasche und warf es Richtung See. Das macht man doch so! Mein Gesicht glühte. Ich zog mich aus. Das kühle Wasser tat gut. Ich schwamm in die Mitte des Sees. Ich wusste nicht, wie lange er mich schon gerufen hatte. Erst als ich aus dem Wasser stieg, hörte ich ihn. Es brennt! Aber seine Worte ergaben keinen Sinn. Verdammt nochmal, es brennt! Ich folgte mit den Augen seinem ausgestreckten Arm und sah die Flammen aus dem Dach unseres Hauses schlagen. Auch die zwei Birken daneben hatten Feuer gefangen und schienen zu glühen wie vorhin die Kohle im Grill. Rufen Sie die Feuerwehr! Hab ich doch schon! Die Flammen hatten inzwischen das halbe Dach aufgefressen. Nehmen Sie das Handtuch hier, Sie holen sich einen Tod. Emrald hatte sich wirklich den Tod geholt. Dieser Ausdruck hätte ihm sicher bestens gefallen. Ich sah ihn vor mir, in seinem Sessel im Büro, eine Tasse Rumkaffee in der Hand, wie er über seinen lieben Thomas Bernhard dozierte, über alte Meister und den perfekten letzten Satz. The performance was terrible. Parallelleben von Sebastian Lehmann. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Paul Färber, Ole Lagerpusch, Professor Emrald, Martin Reinke, Johanna, Caroline Schuch, Lea, Marlene Lohse, Robert, Franz Hublow, Schenker, Christoph Pütthoff, Lindemann, Robert Dölle, Nachbar, Matthias Scheuring, Frau Emrald, Johanna Gastorf, Gespenst, Marek Harloff. Besetzung: Stefan Cordes, Ton und Technik Roland Grosch, Thomas Rombach, André Buscharep und Julia Kümmel. Regieassistenz Miriam Brandt. Regie Silke Hildebrandt. Produktion Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion Cordula Huth.